Hierauf sandte Hiskia Boten an ganz Israel und Juda und schrieb auch an Ephraim und Manasse Briefe, sie möchten zum Tempel Jahwes in Jerusalem kommen, um Jahwe, dem Gott Israels, Passa zu halten. Und der König und seine Obersten und die ganze Volksgemeinde zu Jerusalem wurden schlüssig, das Passa im zweiten Monate zu halten. Denn sie hatten es zu selbiger Zeit nicht halten können, weil sich die Priester noch nicht in ausreichender Zahl geheiligt hatten und das Volk noch nicht nach Jerusalem versammelt war. Der Beschluss gefiel dem König und der ganzen Volksgemeinde wohl, daher fassten sie weiter den Beschluss, in ganz Israel, von Beerseba bis Dan, verkünden zu lassen, dass man kommen solle, um Jahwe, dem Gott Israels, zu Jerusalem Passa zu halten. Denn sie hatten es nicht, wie die Vorschrift lautete, in Menge gehalten. Dadurch zogen die Läufer mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner obersten Beamten ganz Israel und Juda und verkündeten auf Befehl des Königs, ihr Israeliten, bekehrt euch zu Jahwe, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels, damit er sich zu den Entronnenen kehre, die euch aus der Gewalt der Könige von Assyrien noch übrig geblieben sind. Seid nicht wie eure Väter und wie eure Volksgenossen, die sich gegen Jahwe, den Gott ihrer Väter, treulos erzeigt haben, so dass er sie der Verheerung preisgab, wie ihr es vor euch seht. So zeigt euch nun nicht halsstarrig wie eure Väter, reicht Jahwe die Hand und kommt zu seinem Heiligtume, das er für immer geweiht hat, und dient Jahwe, eurem Gotte, damit sich sein grimmiger Zorn von euch wende. Denn wenn ihr euch zu Jahwe bekehrt, so werden eure Brüder und Söhne Erbarmen finden bei denen, die sie in die Gefangenschaft geführt haben, so dass sie in dieses Land zurückkehren können. Denn Jahwe, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird euch sein Angesicht nicht entziehen, wenn ihr euch zu ihm bekehrt. Und die Läufer zogen von Stadt zu Stadt durch das Gebiet von Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon hin, aber man verlachte und verspottete sie. Etliche jedoch von Asser, Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Auch in Juda waltete die Hand Gottes, dass er ihnen Einmütigkeit verlieh, dem Gebote Folge zu leisten, das der König und seine obersten Beamten nach dem Befehl Jahwes erlassen hatten. So versammelte sich denn eine große Volksmenge nach Jerusalem, um das Fest der ungesäuerten Brote im zweiten Monate zu begehen, eine überaus zahlreiche Versammlung. Und sie gingen zuerst daran, die Altäre zu Jerusalem zu beseitigen, ebenso beseitigten sie auch alle Räucheraltäre und warfen sie in den Kidronbach. Sodann schlachteten sie am 14. Tage des zweiten Monats das Passa, und die Priester und die Leviten fühlten sich beschämt und heiligten sich und brachten die Brandopfer zum Tempel Jahwes. Und sie traten an ihren Standort gemäß der für sie geltenden Vorschrift nach dem Gesetze Moses, des Mannes Gottes, die Priester sprengten das Blut, nachdem sie es aus der Hand der Leviten genommen hatten. Denn es waren viele in der Versammlung, die sich nicht geheiligt hatten, und so besorgten die Leviten das Schlachten der Passalämmer für jeden, der nicht rein war, um sie Jahwe zu weihen. Denn die große Menge des Volks, viele aus Ephraim, Manasse, Issachar und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt, sondern aßen das Passa in vorschriftswidriger Weise. Aber Hiskia hatte für sie gebetet und gesagt, Jahwe, der da gütig ist, möge einem jeden verzeihen, der seinen Sinn darauf gerichtet hat, Gott zu suchen, Jahwe, den Gott seiner Väter, auch ohne die für das Heiligtum erforderliche Reinheit. Und Jahwe erhörte Hiskia und ließ das Volk unversehrt. So begingen denn die zu Jerusalem anwesenden Israeliten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit großer Freude, und Tag für Tag priesen die Leviten und die Priester mit aller Macht Jahwe. Und Hiskia sprach allen Leviten, die gute Einsicht für den Dienst Jahwes bewiesen, freundlich zu. Und so aßen sie die 7 Tage hindurch das Festopfer, indem sie Heilsopfer schlachteten und Jahwe, den Gott ihrer Väter, priesen. Und die ganze Versammlung wurde schlüssig, noch weitere 7 Tage zu feiern, und so feierten sie 7 Tage lang ein Freudenfest. Denn Hiskia, der König von Juda, hatte der Versammlung 1000 Fahnen und 7000 Schafe als Hebe geliefert, und die obersten Beamten hatten der Versammlung gleichfalls 1000 Fahnen und 10000 Schafe als Hebe geliefert. Und es heiligten sich Priester in Menge. So freute sich die ganze Volksgemeinde Judas und die Priester und die Leviten und die ganze Versammlung derer, die aus Israel herbeigekommen waren, und die Fremden, die aus dem Gebiete Israels herbeigekommen oder in Juda ansässig waren. Und es herrschte große Freude in Jerusalem, denn seit den Tagen Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, hatte sich derartiges zu Jerusalem nicht mehr ereignet. Und die levitischen Priester erhoben sich und segneten das Volk, und ihr Rufen ward erhört, und ihr Gebet drang zu seinem heiligen Wohnsitze, zum Himmel.